1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche, einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir keine Sendung, aber heute starten wir. Und wir starten wie immer mit einer freien Themennacht am Montag. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Renate und Renate ist 72. Hallo Renate. Hallo. Renate, hallo. Bin ich richtig? Du bist richtig, genau. Ich höre dich sehr gut, ich hoffe du mich auch. Ja, ja. Weswegen hast du mich angerufen, Renate? Darf ich vorher noch einen Satz wegschicken? Natürlich. Und zwar, vorige Woche ist doch über die Todesstrafe gesprochen worden. Ja, ich glaube, es war davor die Woche, aber egal, ja. Ja, und wusstest du eigentlich, dass in Deutschland ein Bundesland gibt, wo die Todesstrafe noch in der Verfassung verankert ist? Nee, das weiß ich nicht. Und das ist das Land Hessen? Nein. Ja. Aber ich glaube, in Hessen wird keine Todesstrafe mehr vollzogen. Nein, das nicht. Das nicht, aber ich habe das neulich gehört, dass das ist also in der Verfassung noch verankert ist. Und die das nicht so eigentlich rauskriegen können, so einfach. Ja, wie merkwürdig, das könnte man doch tilgen. Ja. Mit einer großen Mehrheit im Parlament. Und, ja, ja. Naja. Nee, das wollte ich nur vorausschicken. Ja, haben wir noch mal wieder was gelernt. Ja, genau. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe ein Plasmozytom. Was ist das? Das ist, ich habe meinen Professor damals auch gefragt und da hat er gesagt, sagen Sie zu Ihren Angehörigen und Freunden ganz einfach, Sie haben Löcher in den Knochen. Löcher in den Knochen? Ja. Ist das eine Krebsart? Ja. Ja. Und zwar wird ja im Rückenmark das Blut gebildet. Mhm. Und da hat sich eben eine Zelle oder mehrere, das weiß ich nicht. Und man kann auch nicht nachvollziehen, wann das gewesen ist. Das kann ich schon Jahre mit mir rumtragen, das weiß ich nicht. Mhm. Weil ich es vom Kopf bis zu den Zehen habe. Ich bin also schon im dritten Stadium auch. Und die hat sich eben verändert. Ja, das heißt, war zum Schlechten, auch, ne? Die Schädeldecke ist auch betroffen. Ich nehme an, ja. Kann man das fühlen? Kann man diese Löcher fühlen? Nein. Es sind die Knochen, ne? Naja, aber es könnte ja sein, dass man an den Knochen das fühlt, das geht nicht. Nein, mhm. Das geht nicht. Wie lange leidest du jetzt unter dieser Krebserkrankung? 2008 ist es festgestellt worden. Was konnte man da am Anfang dagegen tun? Also heilbar ist es nicht, das ist klar. Aber mein Onkologe, ich habe einen sehr guten Onkologen, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Mhm. Und der sagte, wir wollen es auf dem Level wenigstens halten, versuchen auf diesen Löffel zu halten, dass es also nicht so schnell weitergeht. Ne? Wie macht man das, dass es auf dem Level bleibt? Ja, ich kriege Chemo. Mhm. Und jetzt im Februar habe ich mir zu allem Elend noch den Oberarm gebrochen. Mhm. Und zwar im Bett. Kann das auch sein? Natürlich, dass die Knochen dann auch poröser werden und weniger haltbar sind. Ja, aber es ist keine Osteoporose. Nein, aber aufgrund dieser Krebserkrankung ein Knochen eher bricht, kann das sein? Ja. Du hast es im Bett dir... Im Bett habe ich mir den Arm gebrochen. Wie genau ist das passiert? Ja, ich war auf Toilette und wollte wieder ins Bett und habe mich so abgestützt und dann hat es getan, als wenn man so einen Reißverschluss so zieht. Mhm. So einen Reißverschluss. Und dann war es natürlich passiert und ich... Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, wenn man eine so schwere Knochenkrebserkrankung hat, dass ein Knochen, der gebrochen ist, wieder annähernd zusammenwächst? Also ich war ja dann im Krankenhaus. Also zusammenwächst weiß ich nicht. Ich habe einen Nagel reingekriegt dann. Ah ja. Stelle ich mir alles sehr schmerzhaft vor. Das jetzt auch noch dazu. Ja, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Weil ich auch 3 Tage so liegen musste, und zwar aus dem Grund, weil ich Makoma noch genommen habe. Also das ist ein Blutverdünner. Ja, genau. Mhm. Und musste erst wieder auf richtigen Stand gebracht werden, das ganze Blut. Und da war ich 3 Tage so gelegen, bis sie mich operieren konnten erst. Du hast gerade gesagt, dass du Chemotherapie bekommst. Wie viele Chemotherapien hast du schon bekommen seit 2008? Ja, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Am Anfang habe ich es Infusionen gekriegt. Und ja, noch was dazu. Also zwei Mittel waren das. Dann war ein bisschen Pause und dann haben sie mich umgestellt auf Tabletten. Wie hast du das alles vertragen? Also ich muss sagen, die Tabletten vertrage ich ganz gut. Aber diese Infusionschemo, da habe ich schon zu knabbern gehabt immer. So ein paar Tage lang, ne? Das war das eine Infusionschemo oder mehr, wurde die mehrmals verabreicht? Alles 4 Wochen. Aber das war dann ein Block sozusagen? Ja. Und wie viele Blöcke von dieser Chemotherapie hast du gemacht? Ich bin jetzt so beim dritten. Ah ja. Wie ist denn dein jetziger Zustand zum Beispiel heute? Hast du starke Schmerzen? Also Schmerzen habe ich eigentlich nicht dabei, aber ich muss dazu sagen, im Moment nehme ich ja auch wieder Therapie, aber mit Tabletten und die ist auch so gestaffelt, da ist dann noch Cortison dabei. Und das Cortison drückt natürlich auch ein bisschen, ne? Aber es ist ganz verschieden. Ich kann zum Beispiel nichts planen, weil ich nicht weiß, wie es mir morgen geht. Ne? Also das. Wie würdest du deinen Zustand gerade so heute Abend jetzt beschreiben? Jetzt im Moment geht es mir ganz gut. Also ich sage immer, ich fühle mich gut. Ich kann nicht sagen, mir geht es gut, sondern ich fühle mich gut. Ne? Das kann natürlich morgen schon wieder ganz anders sein. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich weiß ja, dass Ärzte natürlich verständlicherweise auch mit Prognosen immer vorsichtig sind. Jetzt wirst du schon seit 2008 behandelt. Ja. Du sagst, dein ganzer Körper ist betroffen. Das hat man wahrscheinlich aufgrund ausführlicher Untersuchungen festgestellt. Ja. Also die ganzen Knochen sind. Ja, ich habe ja Untersuchungen, also die wussten ja auch nicht, ich konnte fast nicht mehr laufen. Bin zum Hausarzt und der Hausarzt hat gesagt, er schickt mich in die Röhre. Und in der Röhre ist halt dann rausgekommen, dieser Arzt darf ja da auch nichts sagen. Und er hat nur gesagt, da ist was, was da nicht hingehört. Und da habe ich gesagt, was heißt das? Und da hat er gesagt, er vermutet, es ist Krebs. Und er hat gestreut mit Metastasen. Und das war natürlich für mich ein Schock. Das war damals? Ja, das war 2008. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt und der hat natürlich mit ihm schon gesprochen gehabt und hat mich dann sofort ins Krankenhaus überwiesen. Und da gingen die ganzen Untersuchungen dann erstmal los. Was ich gerade fragen wollte, ist Stichwort Prognose. Hat dir jemand eine Prognose gesagt, wie lange du vielleicht noch leben kannst? Ja, also mein Hausarzt zum Beispiel sagte mir, da alle Organe bei mir soweit in Ordnung sind und das erste versagt, sind ja immer die Nieren. Und die werden alle Vierteljahre mit Ultraschall untersucht. Und da hat er gesagt, habe ich eigentlich noch relativ, in Anführungsstriche, relativ gute Aussichten. Also so 3-4 Jahre hatte er mal. Ja. So. Dieser Krebs macht Löcher in die Knochen, so hast du es gerade erklärt, laienhaft. Ja. Werden diese Löcher immer größer und gibt es immer mehr Löcher in die Knochen? Ich nehme es an, ja. Das heißt, hast du nicht dann immer Angst, dass du dir ein Bein brichst oder das Becken brichst? Oder? Ja, das ist ja das Problem. Ich habe diesen Oberarm mir ja jetzt gebrochen. Genau. Ne? Und jetzt habe ich natürlich wahnsinnige Angst. Ich soll nicht schwer heben, ich soll nicht drücken, ich soll nicht belasten die Arme. Und der linke Arm, der fängt auch schon oben an der Kugel an, dass es weh tut. Also da ist ja auch der Knochen, die Kugel. Ne? Und dass der weh tut und dann tue ich natürlich vorsichtig immer. Das ist ja, wahrscheinlich ist das auch im Haushalt schwierig, ne? Dass man sich überall vorsehen muss. Lebst du denn alleine? Nein, ich habe noch meinen Mann, der also mich schon versorgt. Und der dir zur Seite steht? Ja, genau. Nimmst du denn auch regelmäßig und permanent starke Schmerzmittel ein? Nee, Schmerzmittel im Moment nicht, wenn ich die Chemotherapie mache. Und wenn die Chemotherapie ausgelaufen ist, dann ja wieder? Also sobald ich Schmerzen habe, nehme ich schon eine Schmerztablette. Aber ansonsten meide ich es immer. Ich bin so ein Tablettenesser auch. Das heißt, so in Relation zur Schwere der Erkrankung kann man sagen, dass du eigentlich einigermaßen noch zufrieden bist? Ja, ich habe meine Krankheit angenommen. Ich lebe mit ihr und ich sage mir, das ist mein Teil. Und ich finde, mit 72 hat man eigentlich ein schönes Leben geschenkt gekriegt. bis jetzt. Und ich nehme es ganz einfach an. Was soll ich dagegen tun? Wenn ich dagegen arbeite, das hat ja gar keinen Sinn. Ja. Das merkt man auch, wie du darüber sprichst, dass du, ja. Das klingt so, als wärst du mit dir im Reinen und mit dem Schicksal im Reinen auch. Ja, weil auch der Kopf noch in Ordnung ist und da bin ich froh drüber. Ja, ja. Mein Kopf, ich kann also noch klar denken, ich kann noch vieles, wenigstens vom Kopf her vieles machen, ne? Und tue auch schon, wie soll ich sagen, vorbereiten ist ein blödes Wort, aber ein bisschen schon darauf hinarbeiten, dass wenn ich nicht mehr bin, dass eben das eine oder andere doch in Ordnung ist. Aber Renate, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass das doch noch eine ganze Menge Jahre werden und dass sich das noch lange hinzieht und dass du doch einigermaßen noch leben kannst und es auch Freude am Leben hast. Das wünsche ich dir und wünschen dir alle, die jetzt zuhören, also von ganzem Herzen. Ja, ich wäre vielleicht schon nicht mehr da, wenn einiges im Krankenhaus schiefgelaufen wäre. Und da wäre einiges schiefgelaufen. Mhm. Und ich habe immer dieses, dass man mitdenken muss. Solange man denken kann, soll man, muss man machen. Im Krankenhaus fragen, warum, weswegen, unbedingt. Weshalb. Unbedingt. Ja, und keine ja. Sorge haben, dass man da jemand auf die Nerven geht. Und wenn man dann mal jemand auf die Nerven geht, das ist dann auch egal. Ja, es geht um dich und deine schwere Erkrankung. Es wäre eines schon schief gelaufen. Ja, genau. Wie ich jetzt drin war, mit dem Arm wäre einiges schief gelaufen. Ich habe in der Akte eine ganz andere Dings drin gehabt, als was reingehört. Also Renate, schön, dass du angerufen hast und dass wir beide haben uns kennenlernen können. Das ist schön. Aber ich wollte mal wissen, hast du schon mal was gehört von dieser Krankheit? Nein, noch nicht. Deswegen war ich gerade aus der Helle durch. Nein. Ja. Eine Krebserkrankung, die Löcher in die Knochen macht, hatte ich so noch nicht gehört. Nein. Ja, ich eben auch noch nicht. Und ja. das war mir ganz neu. Und da war ich erstmal platt natürlich. Ne? Natürlich, das glaube ich, ja. Aber es gibt so viele Formen von Krebserkrankungen, die man als Laie natürlich nicht kennt. Und man ist dann immer wieder überrascht. Ganz genau. Liebe Renate, von Herzen alles Gute und viel, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ich hatte am Freitag ja schon gefragt, oder das Thema EHEC angesprochen. Und hatte gesagt, dass ich ganz gerne mit jemandem sprechen würde wollen, der an EHEC erkrankt ist. Nun sind das Gott sei Dank noch nicht so viele. Und die meisten davon liegen in Krankenhäusern und können jetzt nicht telefonieren. Ich frage es trotzdem nochmal, wer vielleicht diese Erkrankung in abgemilderter Form hatte oder hat und telefonieren kann. Ich fände es interessant, mit euch zu sprechen und meldet euch doch Telefonnummer 0800 220 50 50. Zunächst geht's weiter mit Nino und der ist 28. Guten Morgen, Nino. Hi, Domian. Nino, um was geht's denn bei dir? Um was geht's bei mir? Bei mir geht's um einen Motorradunfall. Mhm. Und den hatte ich am 16. April. In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr. Und was war das? Beschreib den Unfall mal. Ich bin mit einem Freund von mir, mit dem Chris, der fährt auch eine schnelle Maschine, das sind so Supersportler. Und wir haben beide eine schnelle Maschine und dann sind wir halt so eine gewisse Lieblingsstrecke von uns an dem Tag lang gefahren. Was für eine Maschine hattest du? Ich fahre eine Yamaha R1. Ja. Und das erste Mal, wo wir da lang gefahren sind, dann bin ich halt vor ihm gefahren und auch recht schnell. Und bei der Rückfahrt von der gleichen Strecke war er dann vor mir. Und ich muss dazu sagen, am 16.04. war der Unfall und am 9.04. habe ich mich von meiner Freundin getrennt, weil sie mich betrogen hatte. Mhm. Und ich war die ganze Zeit unkonzentriert. Ja. Und dann ist mein Kumpel halt vor mir weggefahren. Das war eine Landstraße, ne? Genau, das ist eine Landstraße, eine sehr kurvenreiche. Mhm. Und dann bin ich in eine Rechtskurve reingefahren und wo ich aus der Kurve rausgefahren bin, habe ich dann meine Maschine hochgedrückt. Voll aufs Gas und habe dabei auch die ganze Zeit immer an meine Ex-Freundin so gedacht, weil ich habe sie ziemlich stark geliebt. Und dann auf der Gerade wollte ich dann in eine Linkskurve reinfahren, aber die Linkskurve, die war extrem scharf und die bin ich dann so mit ca. 160 reingefahren. 160? Und habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt und ja, dann kann ich mich auch an nichts mehr erinnern. Wie viel hätte man fahren dürfen auf der Straße? Ganz ehrlich gesagt, das weiß ich eigentlich gar nicht so. Ich habe nie auf die Schilder geachtet. Na toll. Ja. Na toll. Dann rast du mit 160 in eine Kurve in einer Landstraße. Und was ist dann mit dir passiert? Gott sei Dank, du lebst noch, wir können uns unterhalten. Genau, das ist das Wunder, ich lebe noch, weil das haben alle Ärzte zu mir gesagt. Ich bin irgendwann mal auf der Intensivstation aufgewacht, hab meine Augen aufgemacht und ja, dann erstmal habe ich geguckt, so meine Beine, weil das rechte Bein, das war so verpackt und habe ich nichts mehr dran gesehen. Aber ich konnte meine Zehenspitzen fühlen, alle beide Beine. Mhm. Und dann habe ich ja meine Arme angeguckt, also hab mich erstmal angeguckt, aber ich stand die ganze Zeit immer unter Morphium so. Mhm. Und habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich lebe. Welche Verletzungen hattest du denn? Also ich habe mein rechtes Bein, das Schienbein, das ist mehrfach durchgebrochen. Da habe ich jetzt jede Menge Schrauben drin. Dann habe ich meinen linken Arm habe ich durchgebrochen. Die rechte Schulter ist auch mehrfach durchgebrochen. Und eine Rippenserie, also die ganze rechte Seite der Rippen, die sind alle durch. Abgesehen natürlich von den ganzen Verstauchungen und Prellungen, die zähle ich gar nicht mit. Aber das war's dann. Ja, das war's dann sonst. Was ja für so einen Unfall sehr glimpflich ist, ne? Ja, ich bin voll gegen den, also richtig frontal gegen den Baum, aber ja, der Motorrad ist total kaputt, also da erkennst du nichts mehr von wieder. Wahrscheinlich bist du dann irgendwie weggeschleudert worden. Wenn du frontal, selbst mit dem Körper gegen den Baum geprallt wärst, wärst du tot. Genau, ich bin auf jeden Fall mit der rechten Seite gegen den Baum geknallt, also mit meinem Körper noch selbst, aber muss den wohl leicht verfehlt haben oder nur so, ich kann es nicht erklären, also ich weiß es eigentlich gar nicht, ich habe echt keine Ahnung. Dein Freund, hast du gesagt, der fuhr vorne weg, ne? Genau, der fuhr vorne weg und ist erstmal auch weitergefahren, dann hat er im Rückspiegel geguckt, weil ich bin sonst ziemlich nah an ihn dran. Und dann hat er mir erzählt, im Krankenhaus, der hat dann auch sofort umgedreht, weil er gemerkt hatte, dass ich nicht nachgekommen bin. Ist dann zurückgefahren und dann... Hat er dann den Krankenwagen und die Polizei alarmiert? Genau. Ja, genau. Das heißt, das ging dann relativ schnell. Ja, es ging dann relativ schnell. Die waren auch dann schnell vor Ort. Ich trage ja auch so einen Kombianzug und spezielle Schuhe, spezielle Handschuhe, speziellen Helm. Nun freue ich mich natürlich, dass du lebst. Das ist gar keine Frage. Und dass du nicht so schwer verletzt bist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite höre ich auch mit Zorn zu, was du erzählst, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das so von den absolut Irren, muss ich schon sagen. Irren hier in der Eifel. Ich wohne in Köln und die Eifel hier ist hier um die Ecke. Ich weiß nicht, woher du kommst. Und die Eifel ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Motorradfahrer im Sommer. Und die fahren wirklich wie die Bescheuerten. Wirklich wie die Bescheuerten, dass ich als Autofahrer oftmals dann wirklich in letzter Sekunde irgendwie ausweichen muss, wenn die um die Kurve kommen und die fahren auf die Gegenfahrbahn oder was weiß ich. Genau. Wie stehst du denn dazu, dass du hättest ja nun auch wirklich nicht nur dein Leben gefährden können, das hast du ja gefährdet, du hättest ja auch jemand anderen ins Unglück reißen können, wenn man so unbedacht fährt. Ich muss noch dazu sagen, meine Maschine, die ich hatte, die hatte eine schöne Verkleidung gehabt und ich hatte den passenden Anzug dazu. Ich war nie der Raser-Typ, also ich war nie ein Typ, der immer extrem riskant gefahren ist, obwohl ich immer natürlich den Adrenalin suche, deswegen springe ich auch Fallschirm und kletter auf Berge. Aber ich bin nie so riskant gefahren, dass ich wirklich mein Leben und das Leben anderer in Gefahr bringe. Nur an diesem Tag? Ja, das kam auch nur... Wegen der Freundin? Ja, weil ich exakt 7 Tage vorher... Naja, habe ich verstanden. ...von mir getrennt und ich konnte mich nicht konzentrieren und ich war sauer und deswegen... Dennoch, du bist ein erwachsener Kerl und du bist Profi. Ja. So viel Disziplin muss man haben, dass man das auseinanderhält. Also das ist nicht entschuldbar damit, finde ich. Nein, ist es nicht. Wie siehst du es denn jetzt so im Nachhinein, wenn du es bewertest? Ja, wenn ich das jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, das ist unfassbar. Also ich kenne die Kurve ziemlich gut und die Kurve, also normalerweise gehst du damit, ja, wenn du ein guter Motorradfahrer bist, dann kannst du dich da ruhig mit 80 km/h ruhig reintrauen. Die schön reinlegen und dann wieder in die gerade rausfahren. Aber mit der Geschwindigkeit, mit der ich da reingefahren bin, das war, ja, das ging schon Richtung Selbstmord. Ja. Aber ich war mir... Du bereust es? Ja, ich bereue es voll. Ich bereue es absolut, weil ich kann mich nicht bewegen, ich kann immer noch nicht gehen und der Unfall ist jetzt, das ist jetzt die 7. Woche. Ich finde es auch schon irre, muss ich auch dir sagen, dass du nicht mehr weißt, wie schnell man auf der Straße eigentlich fahren darf. Finde ich auch schon wieder. Eigentlich verrückt ist das. ja, wenn man es ja als Motorradfahrer ist, das schwer zu erklären. Die Schilder, die man fährt mehr nach Gefühl, als dass man nach Schildern fährt. Und da habe ich als Autofahrer oder als Bürger kein Verständnis für. Ich habe kein Verständnis dafür, dass ihr euren Spaß habt, den ihr oftmals mit eurem Leben und eurer Gesundheit bezahlt und dass ihr uns mit reinreißt. Da habe ich kein Verständnis für. Ich habe Verständnis, dass man Rausch hat am schnellen Fahren, dass das geil ist, alles klar. Aber dann fahr auf einem am Nürburgring oder weiß ich, wo man das machen kann. Aber das machen die Leute ja nicht. Auch auf der Autobahn finde ich es manchmal unglaublich, wenn man, die kommen so schnell angeschossen, dass man die im Rückspiegel gar nicht schnell genug sieht. So mit einer Geschwindigkeit, die natürlich manchmal doppelt oder dreifach so hoch ist wie ein Auto. Ja, das stimmt. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann gebe ich sehr viel Gas und dann sehen die Autofahrer mich ziemlich spät. Aber wie gesagt, ich kann es nicht erklären. Also man muss selber Motorrad fahren, um ist mir schon klar, verstehen, warum wir so denken. Ja, ich verstehe, dass das ein Kick ist. Aber genau. Ich toleriere nicht, dass ihr diesen Kick in der Öffentlichkeit auslebt, wo ihr andere Leute mit reinziehen könnt. Was wäre, wenn wir in Deutschland auf den Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung hätten von 130? Was wäre dann mit euch Motorradfahren? Das würde nichts bringen. Ja, das sagst du. Dann müsstet auch ihr euch daran halten. Ja, das würde im Endeffekt würde es. Ja, das ist es so. Ich bin auf einer angenehmen Straße und ich sehe die Straße. Und die Straße ist nur mit der zulässigen Geschwindigkeit von 80 erlaubt. Aber ich als Motorradfahrer, wenn ich eine Maschine habe, die 150, 180 PS hat, und ich habe die Möglichkeit, schneller zu fahren, dann macht man es automatisch irgendwie, dass man mehr Gas gibt. Paradoxerweise ist es, wenn ich mit einem Auto unterwegs bin und dann kommt mir ein Motorradfahrer entgegen, dann schimpfe ich über den. Also du kannst meine Position auch verstehen. Absolut, das kann ich absolut verstehen. Klar, wie wird's denn jetzt, wie wird's weitergehen, Nino? Ich hoffe, dass du dann bald wieder ganz gesund und ganz fit wirst. Wirst du wieder Motorrad fahren? Ja, die Frage stelle ich mir immer wieder. Und ich habe diesen Kombianzug da, weil der ist komplett aufgeschnitten halt von den Ärzten. Und mein Nummernschild liegt auch hier und ich denke, dass ich wieder fahren werde, aber ich würde niemals wieder sowas Schnelles fahren, was ich vorher gefahren bin. Ich würde mal was Langsameres nehmen, so eine Shopper oder so etwas, was ich wirklich kein Gas geben kann. Ja, und das wird dir dann, meinst du, auch genügend Spaß machen? Ja, ich habe noch andere Hobbys, wo genug Adrenalin. Du hast es gerade angedeutet, genau, kannst es ja. Überhaupt, wie kommt das, dass du so ein Adrenalin-Junkie bist? Ich hatte immer in der Liebe immer ziemlich viel Pech. Und ich brauchte immer so einen extremen Ausgleich, damit ich glücklich bin. Und das Einzige, womit ich glücklich bin, das ist halt so Sportarten, wo ich dieses Adrenalingefühl bekomme. Und das ist zum Beispiel, wenn ich Fallschirm springe, dann ist das jedes Mal ein traumhaftes Gefühl und dann ist es für mich auch okay, wenn ich Single bin, dann ist es für mich okay, wenn ich einfach nur ich bin. Na? Okay, also wenn das im sportlichen Bereich ist, klar, wenn du das gut findest, ist es nichts gegen einzuwenden, finde ich. Ja. Aber dennoch wünsche ich dir natürlich auch Glück in der Liebe, das ist ja dann doch noch ein Tick schöner. Dass da bald mal eine nette, hübsche vorbeikommt, die dich glücklich macht. Das Problem ist nur, bei der letzten habe ich ja auch gedacht, dass sie es ist und es lief auch alles wunderbar und alles wunderschön und die Eltern mochten mich und ich hatte sogar den Segen von meiner Mutter. Wie lange lief das denn? Wir waren ja nicht sehr lange zusammen, jetzt 8 Monate waren wir insgesamt zusammen. Aber es war von allen Seiten halt echt schön und sie hat mir immer wieder das Gefühl gegeben, dass sie die Richtige ist und ich wurde schon mal betrogen und sie hat mir immer wieder das Gefühl gegeben, so dass sie die Richtige ist. Und ich habe mich natürlich dann so extrem geöffnet, weil ich mein Herz immer so verschlossen hatte. Ich wollte es nie wirklich eine Frau in die Hand legen und dann kam sie halt daher und sie hatte dann mein Herz und wenn ich mein Leben verschenke, dann verschenke ich es Nico, also nochmal, erstmal wünsche ich, dass du wieder ganz gesund wirst. Dankeschön. Und dann wünsche ich, dass du dein Herz einer tollen Frau schenken kannst, die es auch zu würdigen weiß. Dankeschön. Und dass du ein gutes Leben hast. Alles Dankeschön, Gute wünsche ich dir von Herzen, Nino, und gute Gesundheit. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja Themennacht und das Thema heißt Etwas hat mich entstellt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich selbst als hässlich empfinden oder von anderen als hässlich empfunden werden. Also zum Beispiel aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, vielleicht auch aufgrund einer missratenen Schönheitsoperation oder vielleicht auch wegen einer Selbstverstümmelung. Also wer von euch fühlt sich entstellt oder ist entstellt und mag mir davon erzählen, wie das gekommen ist? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch schon mal per Mail domian@wdr.de oder natürlich könnt ihr auch dann vor der Sendung anrufen am Mittwoch und während der Sendung. Etwas hat mich entstellt. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht heute, wie immer montags. Und jetzt bin ich verbunden mit der Eva und die Eva ist 28. Hallo Eva. Hallo Domian. Eva. Ich bin ein bisschen aufgeregt und hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt durchkomme. Was meinst du, wie schnell das vergessen ist, das ja, aufgeregt sein? Ich hoffe. Sag mir mal eine Überschrift zu deinem Thema. Du hattest ja eben gefragt, ob sich jemand melden könnte, der dieses E-Hack, ja. Diesen E-Hack-Heim hat. Ich ja. selber nicht, aber eine gute Freundin von mir liegt deshalb gerade auf Intensivstation. Ah, wo, in welcher Stadt? In Paderborn. Wo, in? Paderborn. In Paderborn, ah ja. Genau. Also eine gute Freundin, eine sehr gute Freundin. Ja, genau. Mhm. Wie geht es ihr, vorab gefragt? Ich glaube, immer noch sehr kritisch und nicht gut. Wie alt ist sie? 26, oder sie hatte jetzt, 27 ist sie jetzt geworden. Wie lange liegt sie jetzt auf der Intensivstation schon? Ich glaube schon über 2 Wochen. Also es, über 2 Wochen? Sie ist ins Krankenhaus gekommen, als es noch gar nicht so in den Medien war, als noch gar nicht so klar war, dass es überhaupt... Da wusste man das noch gar nicht, dass es das ist vielleicht. Genau, es gab wohl schon so einzelne Fälle in Norddeutschland und sie haben bei ihr ganz, ganz viel getestet, bis es dann im Endeffekt erkannt wurde. Also eine, wahrscheinlich der ersten Patientin. Genau. Stehst du mit ihr wahrscheinlich nicht in Kontakt zurzeit? Mit ihr nicht, nein. Mit Eltern oder Freunden von ihr? Ja, genau. Also wir haben mit der Familie gesprochen, die halten uns immer so ein bisschen am Laufenden, wie es hier gerade so geht. Und ist sie denn bei Bewusstsein? Ich kann das schlecht beurteilen. Sie lag bis vor kurzem noch im künstlichen Koma. Ja, genau, weil man das ja immer gelesen hat, dass der Krankheitsverlauf so dramatisch ist, dass die Patienten in ein künstliches Koma gelegt werden müssen. Daran sieht man ja, wie schlimm das ist. Wir haben das erfahren, als es schon so weit war, dass sie als die Nieren schon versagt hatten und sie schon ganz schlechte Blutwerte hatte. Da haben wir erst erfahren, dass sie überhaupt im Krankenhaus war oder ist. Und wir hatten ihr dann einen Brief geschrieben, um sie ein bisschen aufzubauen und die Familie sagte dann aber, sie wüssten gar nicht, ob sie den so, ob sie das überhaupt mitkriegen würde, weil sie nicht wüssten, ob das vielleicht auch aufs zentrale Nervensystem geschlagen ist. Wenn jemand im näheren Umfeld, im Freundeskreis, so eine schwere Erkrankung bekommt, denkt man ja, das ist ja menschlich, darüber nach, wann hatte ich den letzten Kontakt mit der Person? Genau. Und hätte ich mich eventuell anstecken können? Hattest du unmittelbar vor ihrer Erkrankung oder Einlieferung ins Krankenhaus Kontakt mit ihr? Nein, nein. Ich bin sowieso gerade, ich habe mich auch zurzeit einfach so ein bisschen zurückgezogen. Das kommt auch so ein bisschen dazu. Also ich habe gerade schwere Depressionen. Das letzte Mal, als sie mich besucht hat, haben wir da auch echt drüber gesprochen. Mhm. Und gerade in dem Moment, als ich dann das erfahren habe, wie schlecht es ihr gerade geht, und es war für mich auch so unfassbar, da habe ich das auch so selbst mich wieder in Frage gestellt. Du hast gar nicht das Recht, dass es dir schlecht geht. Es gibt gerade eine gute Freundin, die da liegt und der geht's richtig schlecht. Aber als sie dich das letzte Mal besucht hat, das ist schon noch eine Weile länger her. Das ja, heißt, genau, da kann sie das noch nicht... Ja. Man spricht sicher dann im Umfeld oder der Familie darüber, wo sie sich es vielleicht geholt hat. Was gibt es da für Spekulationen? Hat sie die berühmte Gurke gegessen? Ich glaube nicht. Also ich glaube fast, dass irgendwie an ihrer Arbeitsstelle war, glaube ich, auch eine erkrankt. Was arbeitete sie denn? Sie arbeitet, glaube ich, also im Kreis als im Sozialamt. Mhm. Und da hat sie natürlich mit vielen Menschen zu tun. Genau. Mhm. Und Also als wir das so erfahren haben, da war das Gemüse auch noch gar nicht so in den, da hieß es immer noch, es geht über Fleisch und Rohmilch. Mhm. Genau, und so war es am Anfang, genau, hast du recht, ja. Mhm. Und deswegen weiß ich das jetzt nicht ganz genau, was sie da gegessen hat. Damals hat halt eine Freundin von mir, war ein Tag vorher noch mit ihr zusammen, und die, da hat halt ihr Bruder gefragt, ja, weißt du denn, was die noch abends gegessen hat, ob sie Fleisch gegessen hat oder Milch getrunken hat oder so. Mhm. Und dann sagt sie, nee, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Mhm. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie jetzt die Gurke im Spiel war. Ja, wobei man ja wirklich im Moment, man weiß es ja immer noch nicht. Es kann die Gurke sein, es kann Salat sein. Es kann, also ich zum Beispiel esse auch keine Erdbeeren im Moment, weil es gibt zwar keinen Hinweis in dieser Richtung, aber wer weiß, vielleicht kann es ja auch sein, dass es über frisches Obst übertragen wird. Man weiß es nicht. Ja. Das heißt, ihr macht euch alle große Sorgen. Auf jeden Fall. Das glaube ich, wenn sie jetzt schon so lange im Krankenhaus liegt. Und ja, und sie hat halt, ja, sie hat halt auch, Diabetes und ist sowieso sehr immungeschwächt. Ach so, das kann man auch sagen. Da macht man sich halt so große Sorgen. Mhm. Sonst haben wir haben uns halt auch immer gedacht, ach, so eine junge Frau kann sie eigentlich nicht treffen oder da wird sie durchkommen und so. Und das, der Hoffnung sind wir auf jeden Fall immer noch. Natürlich. Und das haben wir auch nie irgendwie in Frage gestellt. Und aber es kann halt wirklich alle treffen. Es kann auch junge und gesunde Leute treffen. Genau. Nicht nur Kinder oder ältere Leute. Mhm. Bist du denn in deinem Verhalten auch jetzt, achtest du besonders auf irgendetwas? Nein. Eigentlich nicht. Also natürlich wasche ich, also ich habe letztens auch noch eine Gurke gegessen und ich wasche die auch ordentlich ab, aber da habe ich eigentlich, glaube ich, gerade gar keine Angst vor. Ich glaube ja, die sagen zwar immer mit dem Abwaschen, das halte ich, ich glaube, das ist alles Unsinn. Wenn dieser Erreger auf der Gurke drauf ist, hilft auch ein Abwaschen nichts. Dann müsste man die kochen wahrscheinlich, um den abzutöten. Und ja. Nicht nur kalt abzuwaschen. Aber wir sind alle Laien und stochern alle im Nebel. Und wir wissen alle nicht so, was los ist. Und du gehst da ein bisschen locker mit um und sagst, wird schon gut gehen. Ja, ich glaube, so war meine Einstellung immer. Mhm. Und das finde ich halt so schlimm, weil gerade meine Freundin hat halt auch immer so auf solche Sachen geachtet. Und ich habe immer gedacht, wenn die das später gehabt hätte, dann wäre das die Erste gewesen, die auf alles verzichtet hätte, sich die Hände gewaschen hätte und sonst was. Weil sie da so eine Angst davor hatte immer. Und jetzt hat es genau die erwischt. Das ist ja oft so, dass es die trifft, die am ängstlichsten sind oder vorsichtigsten sind, und denen das ziemlich egal ist, die bleiben gesund. Mhm. Ja, Eva, dann drücken wir natürlich all die Daumen, dass deine Freundin wieder gesund wird und dass sie über den Berg bald sein wird und dass sie auch ohne Folgen da rausgehen wird aus der ganzen Sache. Ja, okay. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, dass es dir seelisch sehr schlecht geht. Kann ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, das wäre nett. Ja, das mache ich sehr gerne. Heute Nacht ist Inga hier. Dann bitte ich dich aufzulegen und der ruft dich gleich an, ja? Okay, danke. Gut, liebe Eva, alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, 1 Uhr 33 haben wir. Und hier ist Karin. Karin ist 47. Guten Morgen, Karin. Hallo. Hallo. Ah, hallo, Domian. Hallo, Karin. Also erstmal möchte ich dir sagen, dass ich dich und dein Team ganz toll finde. Vielen Dank. Ich kenne euch schon seit Anfang der Sendung, habe ich fast regelmäßig. Ehrlich, so viele verfolgt. Jahre? Ja. Das ist ja, ja toll. Also, ja toll. Es gibt übrigens in der Schweiz so eine ähnliche Sendung. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, ja. Die Kollegen waren sogar mal hier und haben uns besucht. Ah. Ja. Und ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Genau, ganz genau, ja. Ja, ja. Ja. Also, mein Thema, Domian, ich brauche ganz dringend eine Meinung von jemandem, und weil ich dich sehr schätze und dich die letzten Jahre verfolgt, denke ich, dass du mir da eine richtige Antwort drauf geben kannst. Es geht um die Beerdigung von meiner Mutter. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Mutter lebt noch. Mhm. Ich habe, mir sind insgesamt 9 Kinder. Also große ich habe Familie. Noch 8 Geschwister. Mhm. Ich bin die Jüngstgeborene. Und das Drama ist, dass ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schäme mich eigentlich auch ein bisschen für das, was ich jetzt erzähle. Es ist so, dass ich die Einzige bin in der Familie, die sich um die Eltern gekümmert hat. Mein Vater ist 2009 verstorben. Wie alle anderen Kinder nicht? Nein. Das ist eine Schande eigentlich. Ja, und ich habe meine Eltern gepflegt. Also das heißt überwiegend erstmal meine Mutter, dann ist mein Vater erkrankt. Mhm. 2006 hat sie den 7. Schlaganfall gehabt. Die Mutter? Ja. und es ist ein Phänomen, dass sie noch lebt. Und der Vater ist früher gestorben? Der ist an Krebs verstorben, der war also völlig verkrebst dann. Eigentlich war er geistig, körperlich noch fit, wollte aber dann auch ins Pflegeheim zu meiner Mutter. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Mutter gepflegt im Jahr 2006, wo sie den 7. Schlaganfall hatte. Das heißt, den siebten hat sie nach dem Tod von meinem Vater bekommen. Also 7 Schlaganfälle, ist ja, wie alt ist die Frau? Die wird jetzt im 7.7. diesen Jahres wird sie 88. 88, ja. Und 7 Schlaganfälle. Ja. Das ist ja dramatisch. Ja. Das heißt, die alte Dame liegt jetzt im Pflegeheim? Genau. Ja. Also ich habe sie damals schon zu Hause ein Jahr gepflegt. Mhm. Eigentlich war es vereinbart, dass ich Unterstützung bekomme von meinen Geschwistern. Mhm. Aber es ist dann ganz anders gelaufen. Im Gegenteil, meine Geschwister sind überhaupt nicht gekommen. Warum? Weder zu Besuch noch sonst was. Warum ist das so zerrüttet? Ich weiß es nicht. Domian, es ist für mich, das tut mir auch sehr weh, für meine Mutter, weil meine Eltern allgemein für die Kinder immer da waren. Das wollte ich ja sagen, eigentlich, du kennst die Familienverhältnisse doch gut. Du musst doch irgendeine Idee haben, woran es liegen könnte. Wenn das Familienleben vorher gut war, als die Eltern noch gesund waren. Ja, also es war so, dass meine Geschwister, ich habe das auch bestätigt gekriegt, meine Mutter und mein Vater waren öfters so auch die Jahre davor im Krankenhaus. Ich war eigentlich dann immer diejenige, ich hatte allerdings auch den besten Draht zu meinen Eltern. Mhm. Das muss ich dazu sagen, ich habe mich Jahre vorher auch schon immer Du bist die Kleinste ja auch. Und war immer da und habe mit ihnen Ausflüge gemacht und so weiter. Mhm. Weil ich einfach vielleicht auch aufgrund meiner Ausbildung als Erzieherin irgendwie eine ganz andere Ansicht hatte. Es war sicherlich nicht einfach für meine Eltern, sie sind aus Schlesien beide und haben uns ja sehr streng erzogen, sehr konservativ. Wir hatten natürlich am Anfang nicht sehr viel, dann später aber schon und ich bin im Abstand, also jetzt zum Vergleich, meine älteste Schwester ist Jahrgang 48. Und ich bin Jahrgang 64. Mhm. Ich war nicht mehr geplant. Also bist das Nesthäkchen und dadurch so eine enge Verbindung. Bevor wir noch weiter über die Familie reden, Karin, vielleicht vorab. Du hast am Anfang gesagt, es geht um die Beerdigung der Mutter. Die Mutter lebt noch. Was genau meintest du mit Beerdigung der Mutter? Genau. Also ich, nachdem meine Geschwister sich innerhalb auch sehr verstritten haben, es geht da auch um Anwaltssachen, es geht um die Zuzahlung für Sozialamt, für meine Mutter, wo viele falsche Angaben gemacht haben. Nur eine Schwester zahlt im Moment und die haben dann die anderen verklagt. Ein Bruder ist vom Kreissozialamt angeklagt, weil er einen Kredit von meiner Mutter mal bekommen hat und streitet es ab und hat es nie zurückgezahlt. Also ich merke schon, Chaos. Es ist Chaos pur und ich habe auch die Betreuung gehabt bis jetzt von meinen Eltern, also jetzt noch von meiner Mutter. Mhm. Und ich bin natürlich das schwarze Schaf, weil ich arbeite im Auftrag von meiner Mutter und ich weiß das auch alles. Was ist jetzt mit der Beerdigung? So, und ich habe jetzt entschieden, da meine Geschwister, meine Eltern oder beziehungsweise jetzt meine Mutter überhaupt nicht besuchen im Pflegeheim. Mhm. Sie kommen, also einer ist jetzt an Weihnachten mal gekommen. Mhm. Die anderen kommen vielleicht mal am Geburtstag für 10 Minuten und dann gehen sie wieder. Und ich sehe sie eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich entschieden, dass ich meine Mutter im Stillen beerdigen möchte. Wenn sie stirbt? Genau. Steht das bald vermutlich an? Also das kann heute passieren. Also ihr Zustand hat sich verschlechtert. Sie trauert, sie versteht noch alles. Das ist nämlich das Problem. Ich erzähle ihr dann trotzdem immer noch Gutes, Positives, auch von früher, das begreift sie dann mehr, wie jetzt was gestern war. Aber sie kann nicht sprechen mehr. Aber sie kann nicht mehr sprechen und sie ist auch körperlich extrem eingeschränkt, also voller 100% Pflegefall. Also der Zustand ist so schlecht, dass du schon mit einem baldigen Tod rechnen würdest. Genau. Mhm. Ja. Und dazu kommt, was mir natürlich auch zu schaffen macht, ich habe nur Erwerbsminderungsrente. Mhm. Ich zahle noch die Beerdigungenraten ab von meinem Vater. Auch da habe ich nichts von meinen Geschwistern bekommen. Mhm. Und ich möchte natürlich, dass meine Mutter in das Grab von meinem Vater kommt. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das dann schaffe, aber ich krieg's dann schon hin. Irgendwie kriege ich das. Was würde geschehen, wenn du deine Geschwister nur, wie auch immer, benachrichtigen würdest, dass die Mutter gestorben ist? Also das Problem ist, dass zwei Geschwister nicht kommen. Das weiß ich schon im Vorfeld. Mhm. dass die gesagt haben, sie wollen das nicht, die anderen dann am Grab stehen sehen und wie sie dann heulen, genauso wie bei meinem Vater. Ich war bei der Beerdigung von meinem Vater nicht, aufgrund meiner Geschwister. Ich bin bei meiner Mutter geblieben an dem, weil sie konnte da nicht mehr hin. Und ich habe dann auch bitterböse Briefe bekommen, dass es unverschämt gewesen wäre, dass ich noch nicht mal, aber ich habe alles organisiert, also ich habe das alles gemacht. Du hast die Sorge, wenn ist, du die... Dass es zu einer Eskalation kommt und ich musste ganz ehrlich sagen, Domian, ich bin jetzt gesundheitlich wieder so stabil, dass ich glaube, dass ich ausraste. Eskalation, was bedeutet das? Was meinst du? Dass ich am Grab, wenn die da wären und wenn ich dann, dass ich dann irgendwas sagen würde, Du meinst, wo ich mich nicht mehr zurückhalten kann. Du meinst also, dass ein Teil käme schon? Ja. Und würde da heucheln? Ja. Und die kommen wahrscheinlich, also zwei kommen nicht, das haben sie schon vorweg gesagt. Und die anderen würden sicherlich kommen, aber ich könnte es nicht ertragen. Und ich glaube, ich vergesse mich dann. Hat deine Mutter einen Wunsch geäußert, als sie noch sich äußern konnte? Also es war so, dass vor vielen Jahren haben wir mal im Fernsehen einen Film gesehen zusammen. Da ging es auch um eine ältere Dame, die auch solche Kinder hatte, aber nicht so viele. Und es gab dann einen Nachbarn, einen Studenten, der sich immer um sie gekümmert hat, aber ihre eigenen Kinder nicht. Und sie hat es dann so gespielt, als wäre sie gestorben. Die wollten sie erst ins Pflegeheim stecken und ja, und dann haben die sich halt ums Erbe gestritten. Und sie hat im hinterm Vorhang das alles beobachtet und ist dann hinterm Vorhang vor mit ihrem Anwalt. Okay, nicht so ausführlich, wie der Film lief. Genau. Deine Mutter hat dazu halt etwas gesagt. Sie hat entschieden, dass der junge Student alles kriegt und die Kinder nichts, wenn sie stirbt. Okay, deine Mutter hat den Film gesehen und hat daraus einen Schluss gezogen. Genau, sie hat dann damals auch gesagt, also, weil das war früher schon so, dass es gewisse Kinder gab. Zu den Söhnen hat sie einen sehr guten Draht gehabt. Na, konkrete Frage. Ja. Was würde deine Mutter wollen? Das ist das Problem, Domian. Ich möchte ja eigentlich, es sind ja alles ihre Kinder. Aber ich bin so enttäuscht. Also eigentlich, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Also sie hat sich, du weißt es nicht und sie hat sich auch nie wirklich klar geäußert. Nee, genau. Ja. Und jetzt, das ist die Frage, ob ich ihr da Unrecht tue, wenn ich das so im Stillen mache und dann die anderen nur durch einen Nachruf erfahren, dass sie gestorben ist. Also, was ich gerade so gedacht habe, als du gesprochen hast, die Beerdigung als solche ist ja überbewertet. Generell, ich finde, wenn man einen schwerkranken Angehörigen im Krankenhaus oder im Pflegeheim liegen hat, dann soll man sich zu Lebzeiten um diese Person kümmern und sich verabschieden und hingehen und nicht erst, wenn er schon im Sarg liegt. Ja. Ich kann dich auf der einen Seite verstehen, wenn das, nur haben wir nur einen kurzen Ausschnitt gehört aus der Familiengeschichte, wenn das so dramatisch ist und dass die sich nie um die Mutter gekümmert haben und dann da sitzen und heucheln, würde mich das als Sohn auch extrem provozieren. Ja. Und ich würde die auch nicht gerne da sitzen haben wollen. Ja. Andererseits geht es ja auch nicht um dein Gefühl, sondern es geht darum, was vielleicht die Mutter gewollt hätte. Ja, das ist es. Ich rede ja nie schlecht über die. Also ich erzähle nur Geschichten von früher und so. Deswegen denke ich so, du brichst dir vielleicht doch keinen ab, wenn du zumindest einfach nur eine Benachrichtigung schreibst. Ja. Und dann musst du dich, sollten die zur Beerdigung kommen, musst du dich natürlich sehr zusammenreißen, dass du... Ja, das ist eben meins. Ich würde da nicht hingehen. Ach so. Das habe ich dann für mich entschieden. Also es ist dieses beides. Auf der einen Seite, ich verstehe dich jetzt, was du sagst, das ist auch so meins, weil es geht ja, sie hat ja, trotzdem liebt sie ihre anderen Kinder, egal wie die waren und so. Das wäre jetzt ja nur meine Entscheidung. Ich habe das war ja das Problem. Ich meine, du hast ja deinen Dienst an ihr jetzt erwiesen schon über viele, viele Jahre. Wenn du das mit dir ausmachen kannst, dass du dann nicht zur Beerdigung gehst, dann wähle doch diesen Weg. Ja, also dann hast du hast du einen korrekten Weg, du hast die anderen informiert und du stehst letztendlich für dich gut da. Ja. Wenn du sie nicht informierst, wirst du dein Leben lang immer dieses vielleicht vorgehalten bekommen oder irgendwann dir doch Vorwürfe machen, würde die Mutter hätte die Mutter es wirklich so gewollt. Ja. Ich meine, wenn das die für dich eine Lösung ist, dass du nicht zur Beerdigung gehst, du kannst ja, dann gehst du hinterher zum Grab und machst das Grab schön und sprichst ja, am Grab nur mit ihr. Dann mach es doch so. Dann benachrichtige die Familie, kurz und knapp informier sie und dann guckst du, wie es sich ergibt und verhältst dich dann so wie gerade besprochen. Das wäre meine Meinung dazu, Karin. Ja, deshalb wollte ich auch von dir hören. Also irgendwas wollte ich hören von dir. Und ja, das war schon auch das, was ich so innerlich wegen meiner Mutter gefühlt habe. Na gut. Ich habe kein Problem, nicht hinzugehen, weil wir haben im Pflegeheim auch eine Verabschiedung. Okay, also, dann löse das doch. Kann ich annehmen. Dann löse es so. Ja, das finde ich ganz... Liebe Karin. Ja, also ganz lieben Dank. Sehr gerne und alles Gute wünsche ich dir. Ja, hat mir nochmal ein bisschen jetzt doch... Kraft gegeben und das freut mich. Ich denke, ich werde es dann auch so machen. Alles Gute für dich und deine Mama. Danke dir, gell? Auf Wiederhören. Also ganz viel, viel, viel Glück noch und bleib uns lange erhalten, bitte. Und wenn du 80 bist, egal. Mach bitte weiter so, ja? Tschüss, egal, okay, ciao. Danke, tschüss. Und wenn ich 80 bin, ja. So, Gisela ist nicht 80, aber 70. Guten Morgen, Gisela. Guten Morgen. Gisela, um was geht's denn bei dir? Ja. Gisela, muss mal bitte erst den Ton vom Fernseher oder Radio ganz abdrehen. Ja, mache ich. Ja, habe ich jetzt gemacht. Ja, das ist schon mal gut. Gute Voraussetzung für unser Gespräch. Ja. Um was geht's denn? Vor 5 Wochen ist meine Freundin gestorben. Und ich komme überhaupt nicht damit klar. Wie eng war eure Beziehung? Sehr eng. Wir haben vor 5 Jahren ein Haus zusammengebaut. Aha. Und zwar, weil wir uns gesagt haben, warum sollen wir alleine leben? Unsere Männer waren gestorben, unsere Söhne wohnen weiter weg. Mhm. Wir haben uns unwahrscheinlich gut verstanden. Dann haben wir gesagt, dann leben wir zusammen und bauen zusammen ein Haus. Wie hat das Zusammenleben funktioniert? Das war ganz toll. Mhm. Ist das ein großes Haus, das ihr gebaut habt? Ja, relativ groß. Also wir haben jeder ein eigenes Wohnzimmer, ein eigenes Schlafzimmer, ein eigenes Bad, eine große gemeinsame Küche und oben haben wir dann jeder ein Zimmer, wo dann unsere Söhne kamen mit den Enkel, wenn die zu Besuch kamen. Mhm. Und ich komme überhaupt nicht klar damit, dass sie nicht mehr da ist. Vor 5 Wochen gestorben? Ja. An was ist sie gestorben, Gisela? Sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Das heißt, sie hat sehr gelitten? Ich weiß es nicht. Wie hat das nie gezeigt. Wie lange war sie denn erkrankt? 3 Monate. Mhm. Ist sie in eurem Haus gestorben? Nein, leider nicht. Du sagst leider, wer dir das... Ich hätte es lieber gewollt, wenn sie zu Hause gestorben ist. Aber ich habe ja überhaupt nicht geglaubt, dass sie sterben würde. Die Dramatik der Erkrankung war dir nicht klar? Nein. Ich meine, ich wusste schon, dass sie sehr krank war, aber dass sie... Glaubst du, dass sie es wusste? Ich glaube, sie wusste das wohl. Ja. Wie kommt es, dass sie es dir nicht erzählt hat, wo ihr so eng befreundet wart? Ich weiß nicht, sie wollte mich vielleicht nicht traurig machen. Mhm. Ich komme überhaupt nicht damit zurecht. Als du sie das letzte Mal gesehen hast, ich vermute, es war während deines Krankenhausbesuches. Ja. Wie viele Tage oder Stunden war das vor ihrem Tod? Ja, ungefähr 5 Stunden vor dem Tod. Ach, 5 Stunden vor dem Tod. Ja. Da hat sie zu mir gesagt, geh lieber nach Hause, hat sie gesagt, dann kannst du morgen früh wiederkommen. Da war sie noch ganz klar und war völlig klar. Und dann bin ich in der Nacht angerufen worden, dass sie gestorben ist. Bist du dann nochmal hingefahren? Ja, habe ich mir ein Taxi bestellt und bin da hingefahren. Durftest du warst ja nun keine Familienangehörige, durftest du zu ihr? Ja, ich hatte ja die ganzen Vollmachten. Ach so. Mhm. Ja, ich komme da nicht mit zurecht, ich weiß es nicht. Es ist natürlich auch ein unglaublicher Schock. Ihr habt ja nochmal ein neues Leben begonnen im Alter, richtig, kann man ja sagen. Ihr wart ja schon, du warst 65 ungefähr, als ihr das Haus gebaut habt. Ja. Das ist ja auch nochmal eine tolle Aktion, wenn man in dem Alter dann sowas macht und ein ganz anderes Lebensmodell lebt. Früher hast du Familie gehabt, Mann, Kinder. Mann und Kinder, ja, das war alles auch ganz prima. Und jetzt hast du eine WG mit einer guten Freundin sozusagen. Das ist richtig, ja. Und jetzt bist du alleine. Ja. Wie ist das denn mit dem Haus geregelt? Erbst du das? Nein, das ist also, wir haben da ein Mietsbrauchrecht gegenseitig eingerichtet. Das ist alles in Ordnung. Aber du kannst in dem Haus wohnen bleiben? Ja, das ist richtig, ja. Und der Rest gehört den Söhnen dann oder Kindern von ihr? Ja, das ist richtig, ja. Und da gibt es auch keine Reibungspunkte? Oder hast du Angst, dass es da Streit geben könnte? Also ich mache mir da keine Gedanken drum. Mhm. Das denke ich nicht. Also ich meine, dass... Im Vordergrund steht jetzt der Verlust, der menschliche Verlust. Das ist es, der menschliche Verlust. Mhm. Was denn die Söhne, dass die dann haben möchten und so, das ist es nicht. Das ist es nicht. Mhm. Die begreifen das vielleicht. Wart ihr denn beide sehr aufeinander fixiert oder gab es auch noch einen zusätzlichen Freundeskreis? Wir haben also, jeder hatte einen eigenen Freundeskreis, mhm. aber dieser Freundeskreis wurde dann ein gemeinsamer Freundeskreis. Das heißt, du findest schon jetzt Menschen, bei denen du Trost findest? Ja, das ist richtig. Aber das ersetzt dir natürlich nicht deine Freundin. Nee, das tut's nicht. Habt ihr nie gestritten? Nee, wir hatten zwar Diskussionen. Ja. Aber gestritten haben wir nicht. Das ist ja eine tolle Freundschaft. Wir haben das intellektuell ausgeführt und dann war das in Ordnung. Das ist ein tolles Werturteil über eine Freundschaft, wenn man das so sagen kann. Ja, nein, also gestritten haben wir uns nicht. Also wir haben uns auch unwahrscheinlich ergänzt. Mhm. Wurde denn mal, wie alt ist deine Freundin geworden? 72. Mhm. Wurde denn mal, als es ihr noch gut ging, mal so über diesen Fall gesprochen, wenn einer von uns geht, was ist mit dem anderen? Komisch eigentlich. Wir hätten das geregelt, indem wir uns gegenseitig die Vollmachten ausgeschrieben hatten. Mhm. Für Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht dass man über die Bankkonten verfügen kann und dass man ein Nießbrauchrecht einräumt. Aber dass dass ich sterben würde, da habe ich nie dran gedacht. Mhm. Was ja ein bisschen merkwürdig ist, ne? Dass man, ich meine, eigentlich muss jeder Mensch damit rechnen. Ja. Und im Alter natürlich noch eher, als wenn man jung ist, aber auch als jüngerer Mensch. Ja. Ich war nie krank gewesen. Naja. Wie hast du die letzten 5 Wochen verbracht? Also ich habe mich immer zusammengerissen. Mhm. Und dann muss ich immer ganz viel heulen. Was machst du, wenn du alleine bist? Dann gehe ich in den Garten und arbeite. Mhm. Und das ist keine Arbeit für mich. Ich habe früher nie was im Garten gemacht. Mhm. Ist ja Ablenkung. Ja. Mhm. Dann lenke ich mich ab. Ich habe auch immer viel gelesen. Ich kann im Augenblick überhaupt nicht lesen. Das verstehe ich. Das kann man auch nicht, wenn man so emotionalisiert ist. Kann man nicht lesen. Das kann ich nicht. Dann erträgt man gar nicht die Stille in sich. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich diese Trauer, ich weiß nicht, als mein Mann gestorben war, war ich genauso traurig. Wie hast du es damals geschafft? Ja, das habe ich auch nicht geschafft. Da kriegte ich dann nach einem Jahr 2 Herzinfarkte. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, ich sterbe an gebrochenem Herzen und ich will das nicht. Mhm. Du hast trotz aller Trauer eine Lust am Leben und stehst dem Leben positiv gegenüber. Ja, natürlich. Ich möchte auch meine Enkel groß werden sehen. Und dir geht's eigentlich körperlich ganz gut? Ja, relativ geht's mir gut, ja, würde ich sagen, ja. Dann musst du einen Weg nach draußen gehen, Gisela, und dir von draußen Hilfe suchen. Ich glaube, dann hilft es nicht, in den Garten zu gehen. Ich meine, 2 konkrete Sachen. Entweder musst du zu einem Therapeuten gehen, oder du musst in eine Trauergruppe gehen. Das hat mein Sohn schon zu mir gesagt. Mein ältester Sohn hat schon gesagt, ich muss mir Hilfe holen. Was spricht dagegen? Ich geniere mich irgendwie. Das glaube ich nicht. Du bist eine gebildete, aufgeklärte Frau und weißt, dass alle Menschen, die einen Trauerfall haben, zusammenbrechen. Da gibt es nichts, sich zu genieren. Niemand muss sich schämen dafür, dass er trauert. Ich denke, dass ich das eigentlich alleine kriegen müsste. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ja, und das muss man dann ja auch akzeptieren, wenn man das nicht schafft. Nicht, dass du Gefahr läufst, wieder in eine Erkrankung zu fallen, einen Herzinfarkt oder so etwas. Das will ich auch nicht. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn du mit einem Therapeuten sprichst oder wenn du in einer Gruppe, in einer Trauergruppe mit anderen zusammen bist und man kann sich das Herz ausschütten. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Weißt du was? Wir schauen mal jetzt hier nach im Hintergrund, ob es so Trauergruppen in deiner Umgebung gibt. Mhm. Und mein Psychologe, der dich jetzt gleich anrufen wird, wird dir auch noch erklären, wenn du dich zu einer Therapie entscheidest, wie du das genau machen solltest. Ja. Und wo. Ja, so musst du machen. Das ist eine ganz tolle Idee. Liebe Gisela, dann bitte ich dich aufzulegen und wirst von meinem Psychologen, dem Inga, angerufen. Ja. Und alles Weitere könnt ihr dann im Hintergrund klären. Ich danke dir. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und dass du es schaffst, aus diesem Trauertief herauszukommen. Ja, danke sehr. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Und hier ist die Stefanie und die ist 36. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Domian. Stefanie, hallo. Um was geht's bei dir? Um meinen Sohn geht's bei mir. Was? Ich möchte ganz vielen Eltern Mut machen. Und zwar ist mein Sohn an einem Asperger-Autismus erkrankt. Erklärst du uns nochmal genau, was das ist? Ja, also den klassischen Autismus kennen ja die meisten durch den Film Rain Man. Mhm. Aber mein Sohn hat eine Form davon. Mhm. Und das ist der Asperger-Autismus. Und das hat jetzt, mein Sohn ist 11 Jahre alt bereits. Wie zeigt diese Erkrankung sich? Die Erkrankung zeigt sich, dass mein Sohn sehr grenzüberschreitend ist, dass er Wahrnehmungsstörungen hat. Grenzüberschreitend heißt? Grenzüberschreitend heißt, gut, wenn er dich jetzt gerade kennenlernen würde oder irgendwen gerade sieht, dann würde er sagen, er kennt ihn ganz lange, mhm, und fasst den Leuten einfach ins Gesicht. Also er ist schon 11 Jahre alt, muss man dazu, mhm, sagen. Mhm. Er wird auch mit jedem einfach mitgehen, mit jedem Fremden, was natürlich große Gefahren birgt. Mhm. Wie gesagt, er sagt auch solche Sachen wie, der stinkt aber, mhm, oder sagt den Leuten das halt auch selber. Das, mhm, ist eben so kein, ja, er übertritt halt sämtliche Grenzen, die wir als normwertig sehen. Ja, verstehe. So. Ja, und ich möchte einfach nur zum Ausdruck bringen, wie gesagt, mein Sohn ist 11. Mhm. Wir leben seit 7 Jahren mit ihm, mit eben diesen ganzen Symptomen, die er hat. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt daraus gewesen. Also er, vielleicht sagst du noch ein Symptom? Also er ist zum Beispiel Kontakt, wenn er jetzt von jemandem in den Arm genommen wird, mhm, so, den er noch nicht gut kennt. Das, mhm, kann er ganz schlecht ertragen. Mhm. Er hat Ticks. Ticks sind hinlänglich eigentlich bekannt, indem, mhm, er Geräusche macht. Er quiekt, fast, mhm, wie ein Patient mit Tourette-Syndrom. Mhm. So. Mhm. So aus dem Kontext gerissen. Oder er klatscht. Einfach, es passt überhaupt nicht in den Kontext und er klatscht. Mhm. Dann sind so Sachen, dass er, ja, man kann es beschreiben, fast schon wie bei einem Erwachsenen mit Alzheimer. Ja. So, er vergisst auch ganz viel, also er vergisst auch Namen von Leuten, die er schon öfter gesehen hat und so weiter. Und ihr habt jetzt, du wolltest Eltern Mut machen? Richtig. Warum möchtest du Mut machen? Weil mein Sohn zunächst als ein ADHS-Patient abgestempelt wurde. Das, mhm, ist ja so die weit verbreitete Erkrankung, die, ja, genau, jeder eigentlich ganz schnell hat, ja, wenn man nicht mehr weiter weiß. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, 7 Jahre lang von einem Arzt zum anderen den Weg hinter uns gebracht, mhm, irgendwie. Und ich habe immer, ich bin selbst Krankenschwester, muss ich dazu sagen. Mhm. Meine Schwester und ich, wir haben beide damals im Internet recherchiert, als uns wirklich sein Verhalten komisch vorkam. Mhm. Und dann waren wir halt bei 3 verschiedenen Ärzten. Und die haben uns gesagt, ja, es könnte sein, aber zu 99% eher nicht. Mhm. Um es schlussendlich abzuklären, müsste er in eine Tagesklinik. Mhm. Damals war er aber erst 5 Jahre alt und die Klinik zu weit entfernt, um ihn dorthin zu bringen, jeden Tag alleine. Mhm. Und das war also wirklich ein Irrweg. Und wie gesagt, wir haben 8 verschiedene Spezialisten aufgesucht, die alle gesagt haben, es ist nur ein ADHS. Er, mhm, bekam auch Medikamente dafür. Stefanie, jetzt gucke ich gerade so ein bisschen auf meine Uhr. Ja, eure Sendezeit ist gleich um mich. Ich glaube, du hast sicher einen ganz konkreten Rat noch an die Leute. Ja, einen ganz konkreten Rat für mich ist, die Leute sollen nicht nur auf eine Meinung hören, sie sollen auf sich selbst hören, auf ihr Herz. Und auf ihr Gefühl. Auf und ihre Intuition richtig, wahrscheinlich. Ja, auf ihre, genau, Intuition, wenn sie wirklich glauben, dass das Kind in der Schule nicht klarkommt, im Sozialleben nicht klarkommt, sollen sie nicht nur einen Arzt und nicht nur 2 Ärzte, sondern sollen wirklich so lange weiter zu Ärzten gehen, mhm, mit ihrem Kind, bis dem Kind in der Gesellschaft auch wirklich geholfen, mhm, werden kann. Jetzt wisst ihr Bescheid, ihr habt jetzt eine klare Diagnose. Richtig. Wie ist das, wenn man so nach vorne schaut in die, ja, Zukunft? Besteht die Hoffnung, dass er irgendwann ein normales Leben führen wird können? Ja, dadurch, dass wir die Therapien jetzt konkret angehen können, auch in speziellen Einrichtungen mit ihm, er, mhm, auch andere Medikamente bekommt, mhm, und dass wir ihn ganz anders schulen können, auch hier zu Hause, mhm, ganz anders unterstützen können und dadurch können wir ihm später ein Leben zwar in einer, ich sage jetzt mal, mit einem Betreuer, aber, mhm, nicht in einer Betreuung ermöglichen. Verstehe, was schon ein Fortschritt ist. Was, ja, schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Richtig, da sind wir auch sehr glücklich drüber. Und deswegen wirklich an alle Mamas und Papas da draußen, hört nicht auf den Erstbesten, sucht so lange, bis ihr damit zufrieden seid und euer Kind glücklich. So, das ist doch noch sehr gut rübergekommen in unserer Zeit. Ich danke dir sehr, Stefanie. Ja, wünsche dir und deinem Sohn natürlich von Herzen alles Gute und gut, dass du angerufen hast. Dankeschön. Tschüss. Euch auch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere erste Sendung in dieser Woche in der Technik. Tobias Linke, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen wieder mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Und nun wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.